Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ein Zustand der Versenkung, ohne körperliche Bewegung und gezielte Gedanken. So das Ziel der buddhistischen Zen-Meditation. Dass diese Meditationstechnik auch den Tastsinn verbessern kann, berichten Forscher aus Bochum und München. Mentale Prozesse können also offenbar ähnliche Lerneffekte hervorrufen wie körperliches Training. Die Studie ist in den Scientific Reports erschienen. Einer der Autoren ist Dr. Hubert Dinse, Neurowissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum. Mit ihm habe ich kurz vor dieser Sendung telefoniert und ihn zuerst gefragt, ob für die Studie buddhistische Mönche ins Labor gebeten wurden. Nein, es waren keine buddhistischen Mönche, es waren deutsche Bundesbürger, die seit vielen Jahren, im Schnitt über 10 Jahre, intensiv meditieren. Und ich hatte einen Mitarbeiter, der selber meditiert und der auf die Idee gekommen war, wissenschaftlich nachzusehen, inwieweit eine wirklich sehr intensive Meditation, bei der es eine Rolle spielt, sich besonders auf die Finger zu konzentrieren, ob das einen bleibenden Einfluss auf die Wahrnehmung hat. Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt, Sie haben eine spezielle Fingermeditation eingesetzt. Ja. Können Sie das Design und den Ablauf dieser Studie einmal kurz beschreiben? Wir hatten die Idee, um sozusagen den spezifischen Einfluss von einer mehr unspezifischen Rolle der Meditation zu trennen, dass wir 2 Gruppen hatten. Die eine Gruppe machte ihre übliche Meditation und die andere machte von den 8 Stunden etwa 2 Stunden, hatten die Aufgabe, sich auf den Zeigefinger der rechten Hand zu konzentrieren. Was war dann die Überlegung dahinter? Wieso Konzentration auf den rechten Zeigefinger? Kürzlich wurde gezeigt, dass auch Lernprozesse möglich sind durch sozusagen Neurofeedback, wo man einfach bestimmte Aktivitätsmuster stabilisiert, ohne irgendwelche externen Reize. Und vor diesem Hintergrund ist die Idee gekommen, hier sozusagen noch einen Schritt weiter zu gehen, gar keinen Constraint zu haben, gar keine Randbedingungen zu definieren, sondern einfach nur mentale Zustände sozusagen walten zu lassen. Sie haben im Anschluss dann die Schärfe des Tastsinns an den Fingern beider Probandengruppen getestet. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Die Tastschärfe, das ist im Grunde das gleiche wie die Sehschärfe, jetzt aber eben auf den Tastsinn übertragen, wo man im Grunde eine räumliche Diskriminationstest macht. Das kann man quantitativ sehr gut messen. Da haben wir speziell entwickelte Geräte, wo man eine ganze Batterie von unterschiedlichen kleinen Stimuli hat, die einen definierten räumlichen Abstand haben, also praktisch 2 Spitzen mit einem unterschiedlichen räumlichen Abstand. Und die Versuchsperson muss dann sagen, ob sie 1 oder 2 wahrnehmen kann. Das ist so ähnlich wie beim Augenarzt, wenn man sagt, ob man jetzt diesen Buchstaben noch scharf sieht oder nicht. Und was war das Ergebnis dieser Tests? Und das Ergebnis war, dass alle Teilnehmer der Gruppe, die auf den Finger meditiert hatte, eine deutlich verbesserte Tastschärfe aufwiesen. Wir hatten 2 Messungen, 2 Messzeitpunkte, 1 im Anschluss an die 3-tägige Meditation und dann nochmal 1 Tag darauf, also wo dann gar keine Meditation stattgefunden hatte. Und selbst an dem Tag drauf war die Verbesserung der Tastschärfe in gleicher Weise nachweisbar. Ihr Fazit ist, Meditation erzielt Effekte wie langfristiges körperliches Training, beispielsweise eine Stimulation des Zeigefingers. Was sagt das aus über die Plastizität von Nervenzellen und Lernprozesse in unserem Gehirn? Das würde jetzt einmal sagen, dass wir da noch ein bisschen Spiel haben in den Möglichkeiten, wie Lernprozesse ausgelöst werden. Und das andere ist natürlich, dass das bedeutet, dass Lernprozesse eben tatsächlich keine externe Reizung, keine externen Eingänge bedarf, sondern durch offensichtlich selbst erzeugte mentale Zustände ausgelöst werden kann. In welchen Bereichen könnten Ihre Erkenntnisse in Zukunft zum Einsatz kommen? Zum Beispiel in der ganzen Rehabilitation bei Patienten, Schlaganfall oder andere Hirnschädigungen. Ist das im Prinzip denkbar? Aber das würde ich jetzt sagen, das sind alles Spekulationen. Man muss sich das jetzt erstmal genauer angucken. Und sicherlich kann man das dann einsetzen. Hubert Dinse von der Ruhr-Universität Bochum über die Auswirkungen von Meditation auf den Tastsinn.